nicht allein zurück. Folge dem, was mich ruft. Nächtelang geredet, geweint, geschworen, versöhnt. Gesteh doch endlich ein, all das macht nicht frei. Ich wollte.